In der TVRK erfreuen sich die chimären Gerichte, die die Gesundheit des Menschen fördern, großer Beliebtheit. In der Stadt Pyongyang wurde durch die Veranstaltung des Wettbewerbs in chimären Gerichten deren Sorte vermehrt. Beim jüngsten Kochkunstwettbewerb wurden mehr als 250 chimären Gerichte präsentiert. Auch die Restaurants in den Provinzen bieten den Kunden die originellen chimären Gerichte an, was aktiv gefördert wird. Die Schmerle, die für die Gesundheit des Menschen sehr gut ist, wurde unter den Koreanern bei der Zubereitung der heilkräftigen Mahlzeiten aktiv verwendet. An mehreren Orten wie in den Städten Pyongyang und Nampo und im Bezirk Notfange bemüht man sich um den Schmerlenzucht.